Von jedem etwas gibt es meistens ein Gegenteil. Und in Liebesliedern gibt es auch Gegenteile, die heißen bei uns Anti-Liebeslieder. Und ein solches Anti-Liebeslied haben wir aus unserer Garagenpunk-Zeit von vor 2,5 Jahren etwa übrig behalten. Laut, aggressiv, schnell, uralt. Geiler Macker! Und du fühlst dich etwas allein. Du willst in eine Kneipe, um unter Menschen zu sein. Plötzlich bemerkst du Schritte, ganz dicht hinter dir. Wir bleiben stehen, dieser junge Rock, ey. Was willst du von mir? So ein geiler Macker, der kotzt sich ganz blöd an. Hey, alle, ich steh auf dich und ich bin jetzt an dich dran. Du sagst ein kalt knallertes Gesicht auf Typen wie du. Steh ich nicht. Kommt sie der Kerl ne Wumme raus? Du kriegst einen Schock und denkst, das ist aus. Doch du hast Mut in deiner Wut und trittst ihm meine Dose gut. Ich schreit auf, will ich seine Eier? Ist doch immer wieder die alte Leier. So ein geiler Macker, der kotzt sich ganz wieder. Hey, Eil, ich steh auf dich und ich will jetzt an dich ran. So ein geiler Macker. Geiler Macker? 1, 2, 3, 4! So ein geiler Macker. Pimmel ab. So ein geiler Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker. Hey, so ein geiler Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Macker, Mac